Streit sollen dich Hunde nicht halten. Wo wärst du dich, dass ich vorbeigeschoss? Steh, dass ich dich stelle. Hoffen, zwei Hunde, hör dich sein. Wir hören, du Frevener Freier, Fricka Fellrich hier. Doch wärst du mich waffenlos, feiger Wicht, groß wie mich Frauen, so ficht du selber, sonst lässt dich Fricka im Stich. Denn sie, deines Hauses heimlich empfahm, entzog ich zaglos das Schwert.